Nach 50 Tagen Blockaden geht es uns natürlich nicht besser jetzt. Wir können aber nur hoffen, dass man sich endlich in Moskau einigermaßen friedlich einigt. Im Großen und Ganzen sind die Erfolge, die durch die Luftbrücke zwischen dem Westen und Osten von Deutschland geschlagen worden sind, für die Westsektoren in Berlin bisher immer noch erfolgreich ausgefallen. Im Großen und Ganzen ist die Ernährung einer großen Störung nicht unterworfen worden. Die Verdienste, die sich dadurch die Vereinigten Luftwaffen der Engländer und Amerikaner errungen haben, werden wir Berliner in jeder Zeit anerkennen können. Ich wohne in der Ostzone, ich möchte Berliner Pavillon haben. Als Berliner Junge möchte ich sagen, die Luftbrücke ist eine Bombe. Aber trotzdem wollen wir hoffen, dass Moskau und die Alliierten sich einigen werden. Hauptsache, die Westmächte weichen nicht immer zurück, wie man immer den Anschein hat. Die schrecken immer vor alle zurück. Müssen energischer sein, die Westmächte, jawohl. Sollen wir energisch auftreten, ein bisschen, dem Russen gegenüber. Lieber 10 Jahre unter Blockade, als wie unter russischer Herrschaft lehren. Das stimmt. Unter der Blockade hat die Wirtschaft sehr stark gelitten. Es wäre zu wünschen, dass die einseitige Willkür bald durch irgendwelche Maßnahmen abgebrochen wird. So gut wie die Luftbrücke ist, die gegen die Blockade errichtet worden ist, taucht die Frage auf, wie wird die Luftbrücke bezahlt? Wer muss die Kosten tragen? Sollen wir die tragen? Geht das nur auf unsere Kosten? Oder ich bin aus der Ostzone, ja, und möchte sagen, dass nicht nur die Blockade sich auf Berlin auswirkt, sondern selbst auch in der Ostzone, ja. Denn wir, die wir in der Ostzone sowieso schon minderwertige Waren sowieso bekommen, bekommen diese umso mehr, da die Waren noch nach Berlin gehen. Ich wohne in Neukölln und bin Mutter von 3 Kindern. Wir können schon 50 Nächte nicht richtig schlafen, aber wir werden durchhalten.